100.000 Menschen arbeiten bei Bertelsmann weltweit, im Zeitschriftenverlag Runa und Jahr, bei der Fernsehgruppe RTL, der Buchhandelskette Direct Group und dem Dienstleister Arvato. Der ist ein Gemischtwarenladen von 270 Subunternehmen. 10.000 Mitarbeiter beschäftigt Arvato allein in Ostwestfalen. An den Standorten Gütersloh, Versmold und Herzebrock pressen sie CDs, drucken Bücher oder Zeitschriften und verdienen ihr Geld in Callcentern. Dort ist die Stimmung in der letzten Zeit schlecht. Die Bielefelder Verdi-Gewerkschaftssekretärin Martina Schuh. Wir haben zunehmend Rückmeldungen von Beschäftigten, die aufgefordert werden, darüber nachzudenken, ob sie das Unternehmen verlassen möchten, gegen eine Abfindung und mit einer betriebsbedingten Kündigung und einem daran gekoppelten Abwicklungsvertrag. Dabei kritisiert Martina Schuh gar nicht so sehr die Kündigungen an sich, sondern die Art und Weise, wie sie erfolgen. Ganz häufig geschieht das so, da kommt ein Vorgesetzter vorbei, klopft einmal kurz auf die Schulter und sagt, du, in 5 Minuten müssten wir dich mal sprechen. Und dann sitzen die plötzlich in einem Gespräch, wo es um die Auflösung des Arbeitsverhältnisses geht. Also wir haben jetzt so eine Art Notkarte rausgegeben, wo wir das auch nochmal genau schreiben. Ihr müsst nicht innerhalb von 5 Minuten in so ein Gespräch gehen, sondern ihr könnt euch auch eine Person eures Vertrauens dazu holen und die müssen einen Termin mit euch vereinbaren. Also das ist ja eigentlich nur Unverschämtheit, wenn es um die Existenz der Leute geht, dass man denen sagt, komm mal eben ins Büro. 80 bis 100 meist langjährige Beschäftigte sollen nach Gewerkschaftsangaben auf diese Weise gehen. Grund? Die Aufgaben, die das Bertelsmann Callcenter bisher für die Computerfirma Microsoft erledigt hat, wurden an ein preiswerteres Konzernunternehmen nach Istanbul ausgelagert. Arvato-Sprecher Gernot Wolf bestätigt die Kündigungen, aber nicht die Art und Weise. In der Tat haben wir in der aktuellen wirtschaftlichen Situation eine Lage, in der wir am Standort in Gütersloh mit Mitarbeitern derzeit darüber sprechen müssen, Arbeitsplätze abzubauen. Wir haben die Mitarbeiter frühzeitig darüber informiert. Bei dem Gespräch sind 4 Leute anwesend. Das ist in der Tat der betroffene Mitarbeiter, dann ein Mitglied des Betriebsrates, ein Mitglied aus der Personalabteilung sowie der Vorgesetzte des Mitarbeiters. Martina Schuh vermutet allerdings, dass hinter der Kündigungspraxis der Bertelsmann-Tochter System steckt. Bertelsmann ist fast überall aus Tarifverträgen ausgestiegen und hat immer ein Ziel verfolgt, die Lohnkosten zu drücken. Und das verfolgen sie jetzt weiter. Und die Krise ist ein guter Anlass zu sagen, da räumen wir jetzt nochmal richtig auf. Und dann sind wir nochmal ein ganzes Ende mit den Personalkosten runter. Aus meiner Sicht ist Bertelsmann einer der vorrangigen Lohndrücker. Dem widerspricht Arvato-Sprecher Wolf energisch. Wir sprechen die Mitarbeiter an, die auf den Aufträgen des Kunden gesessen haben und niemand anderen. Es geht in der Tat um einen Kundenauftrag, der in dem Volumina runtergefahren wird und dort arbeiten diese Mitarbeiter und genau diese Mitarbeiter sprechen wir auch an. In anderen Bereichen läuft das Geschäft aktuell ganz normal. Wir sind natürlich auch nicht befähigt, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, ob in anderen Geschäften nicht auch irgendwann Probleme auftauchen können. Im ersten Quartal dieses Jahres musste der Bertelsmann-Konzern einen Verlust von 78 Millionen Euro bekannt geben. Besonders die Fernsehtochter RTL, bisher die Cash-Cow des Konzerns, leidet unter der Finanzkrise. Die Werbeeinnahmen brachen um bis zu 20% ein. Konzernboss Hartmut Ostrowski hat jetzt allen Bereichen des verzweigten Medienunternehmens ein strenges Kostensenkungsprogramm verordnet. Mehrere 100 Millionen Euro sollen durch Rationalisierungen, Kurzarbeit und die Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld eingespart werden. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Arbeitsplätze bereits um 2000 zurück.